Und ich ruf dich an, du fragst, was ich sage, Mann. Es war nur so eine schöne Zeit mit dir. Und die Zeit werde ich nie vergessen. Guck, ich weiß noch immer, wie es ist, neben dir in meinem Bett zu liegen. Und ich weiß noch, wie es ist, von dir den besten Text zu kriegen. Ich weiß noch, wie wir uns verliebt haben. Du standst auf mich und auf meine Klavierballaden. Ich weiß, es ist zu spät zu resignieren. Doch ich glaub, dieses Mädchen gehört zu mir. Immer wieder denk ich, wir waren viel zu jung. Wie konnte ich sie gehen lassen, ich war viel zu dumm. Dennoch muss ich über diese Zeiten rappen. Ganz egal was ist, ich weiß dich zu schätzen. Ich weiß noch, wie unsere Küsse waren. Baby, du hast mich mehr als nur verrückt gemacht. Und ich ruf dich an, du fragst, was ich sage, Mann. Es war nur so schön mit dir. Und die Zeit werd ich nie vergessen. Und ich ruf dich an, du fragst, was ich sage, Mann. Es war so gut mit dir. Zeit werd ich nie vergessen. Guck, ich weiß noch immer diese eine Nacht. Was du mit mir gemacht hast, ist mir schleierhaft. Doch ich weiß, dass ich sie niemals vergessen werde. Ich will keine andere, selbst wenn es das Letzte wäre, was ich täte, denn du bist für mich einmalig. Kein Mann ist es wert, dass du einsam bist. Und ich glaube nicht, dass das zutrifft. Du weißt selber nicht, wie toll du bist. Ich bin froh, dass ich dich kennen darf und meine beste Freundin nennen darf. Ich weiß, das Lied kommt ein wenig spät. Danke, weil ich ohne dich im Regen stehe. Und ich ruf dich an, du fragst, was ich sage, Mann. Es war nur so schön mit dir. Und die Zeit werd ich nie vergessen. Und ich ruf dich an, du fragst, was ich sage, Mann. Es war so gut mit dir. Zeit werd ich nie vergessen. Mit dir und die Zeit werd ich nie vergessen.